Ja, schönen guten Abend zu den weihnachtlichen Netzgesprächen, Folge Nummer 21, dem Podcast, wo das Abschalten Spaß macht, der euch wieder zur gewohnter Zeit und am gewohnten Ort begrüßt, wenn unser Gast sagt: Guten Abend. Hallo. Genau. Ja, heute mit Rassel, Rassel und Klingeling. Dafür irgendwie mal ohne Rassel und Klingeling im Hintergrund. Ja, ohne Soundteppich. Genau. Wir nehmen uns nämlich die Kritik zu Herzen und ja, nachdem wir es ja irgendwie schon mal kurz angesprochen haben, weil ich ja das Vorsprungwissen hatte, weil es mir vorab angekündigt wurde, wir haben ein Review bekommen vom Ohrenbluten-Podcast. Und die haben gesagt, dass wir es eigentlich ganz cool machen, aber irgendwie noch das ein oder andere Verbesserungspotenzial erkannt oder das ein oder andere aufgeworfen, wo wir drauf scheißen. Das gucken wir uns jetzt irgendwie mal an in den nächsten Folgen und schauen mal, ob wir was umsetzen und was wir umsetzen. Ohrenbluten? Ich dachte, die heißen irgendwie Tackle Mania oder habe ich jetzt gerade was falsch verstanden? Ja, Tackle Mania ist, glaube ich, die Webseite oder das Projekt von, also der eine von denen heißt Tackle Man. Die machen auch noch so einen YouTube-Video-Podcast, wo sie irgendwie abgefahrene Getränke probieren. Ach, daher hast du das. Nee, der hatte mich angeschrieben, wo ich immer meine Podcast-Versorgung herbekomme. Okay. Worauf ich gleich mal sage. Was ist es denn heute? Ein Carabao Energy Drink. Okay. Mit so einem Stier drauf, aber einem Totenkopfstier. Was ist Totenkopfstier? Ja. So wie diese Viecher, die du in der Wüste in so Western-Filmen, die da immer rumliegen, so ein Kuhhorn-Ding. Longhorn. Das Wacken-Logo. Longhorn. Ja, genau. Ich hatte die Longhorn mal aus Playmobil. Du hattest Playmobil Kuh-Totenschädel. Ja, früher gab es ein Pack Playmobil Geier. Das waren irgendwie so 6 Geier und ein Felsen. Und da war als Gimmick noch einmal so ein Kuhschädel dabei und so ein angedeutetes Gerippe, was so ganz grob die Form von einer Kuh hatte und aus so 6 Knochen bestand und dann halt noch ansatzweise so Beine erkennbar waren. So im Nachhinein betrachtet schon relativ makaber, aber Playmobil ist ja eh blöd, aber das waren so, ich glaube, ich hatte noch 2 Krokodile und die Krokodile und die Geier fand ich am coolsten. Wo hast du denn dein Playmobil herbekommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so irgendwas habe ich in der älteren Verwandtschaft abgestaubt, bei so Cousins oder sowas. Vielleicht hat man auch irgendwann mal was zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich kann das nicht genau sagen. Ich hatte nur so Piratenschiff und schon Western, aber ohne Geier und ohne Totenschädel. Ich überlege, also die Geier müssten aber auch aus dem Western-Pack sein. Da wo es auch so Pferde und die hatten so Pistolen, die Männchen, ne? Okay. Ich glaube, das kam so aus dem Gleichen, weil es gab noch so, was, wo ich mich grob dran erinnere, irgendwie so Zoomaterial, wo da halt wo so Löwen und so Käfige und ich glaube, da kommen die Krokodile auch her, gab. Ja, das hatte ich dann auch. Also so mit irgendwie Pinguine hatte ich, glaube ich, oder so auf so einer weißen Eisschorle. Ja, aber die Geier gibt es immer noch und die Geier sind cool, weil da konntest du irgendwie diesen, die hatten so einen Kopfkranz, so einen buschigen und den konntest du irgendwie abmachen, indem du den Geier auseinandergenommen hattest und dann konntest du halt den weiblichen Geier und den männlichen Geier darstellen, weil einer hat halt irgendwie so eine Halsbehaarung und der andere nicht. Welcher? Boah. Die Frau. Hat Halsbehaarung. Das ist eine Stola, oder wie nennt sich das? Wie beim Löwen auch, oder? Wer ist denn beim Löwe der Mann. Der Haarträger? Der Mann ist der mit der Mähne. Oh, gut, dann nicht so wie bei den Löwen, andersrum. Ja, ist es tatsächlich so? Ist der weibliche Geier behaart am Hals? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Einer von den beiden ist es halt. Ich würde jetzt nachgucken, ja, aber ich soll ja nichts mehr nebenbei machen, haben hier Waldorf und Städtler gesagt von Ohren. Wer ist denn Waldorf und Städtler? Gibt es die? Und ich kenne irgendwie nur den ja, ich verstehe es nur nicht. Das sind diese 2 alten Männer von der Muppet Show, die immer oben auf dem Balkon sitzen und über alles lästern. Okay, die heißen Waldorf. Das ist ja mal gut. Wir dürfen uns auch keine Pausen leisten, das fanden die nämlich auch doof. Ja, ich kann die am Ende alle rausschneiden und den Podcast irgendwie auf doppelte Geschwindigkeit bringen. Was die nämlich machen, ist, die sagen immer irgendwie eine Pause entsteht. Aber ich dachte, wir machen die Pausen immer, damit man das Soundbett hört. Nee, wir machen die Pausen immer, weil irgendeiner was Peinliches sagt und der andere nicht schnell genug auf ein neues Thema umlenken kann. Das ist eigentlich so das Einzige. Die Pausen entstehen immer nur, wenn einer irgendwie was versaut und wenn es halt nicht passt. So wie jetzt. Wieso ist denn jetzt gerade eine Pause? Ich sehe die Pause hier zumindest im Ausschlag. Achso, ne, das ist natürlich schlecht. Ja. Ich hätte mal was Jahreszeitenbedingtes. Oh. Ja, dann leg mal los. Ja, wir waren heute Weihnachtsbaum kaufen. So klassisch mit Fällen im Wald oder so neumodisch mit am Parkplatz kaufen vom Einkaufscenter? So klassisch Weihnachtsbaum kaufen geht ja schwer. Also entweder man schlägt ihn sich klassisch oder man tut ihn sich neokapitalistisch am Straßenrand kaufen. Da du irgendwie mitten in Frankfurt wohnst, wo es eh keinen Wald mehr gibt, hast du den kapitalistischen Weihnachtsbaum geholt? Nee, wir sind in den Stadtwald gefahren, haben uns da so eine Tanne umgemacht. wir waren an der Schweizer irgendwo Ecke Gartenstraße und haben da einen Weihnachtsbaum gekauft. Was waren denn die Kriterien für einen Weihnachtsbaum? Irgendwie Größe, Farbe oder einfach nur Standfestigkeit? Also grün sollte er sein. Das war so Grundkonsens nicht größer als 3 Meter, weil die Deckenhöhe ist dann auch irgendwie beschränkt. Habt ihr eine Altbauwohnung? Ja, aber nee, wir haben, also Altbauwohnung ja, aber Höhe war jetzt irgendwie 1,80 oder sowas, ist ja jetzt groß geworden. Wobei ich glaube, die klassischen Edelweihnachtsbäume sind ja eigentlich eher die Blautanne, oder? Das heißt, den Konsens auf grün zu finden, ist ja dann auch schon einen Abstrich machen. Wir haben eine Nordmann-Tanne. Also ich weiß jetzt nicht, Blautanne, keine Ahnung. Also Nordmann-Tannen hat man uns dann empfohlen, weil die angeblich die Nadeln nicht verlieren. Und das ist natürlich angenehm. Musst du nicht aufsaugen und zusammenkehren und einsammeln. Habt ihr schon geschmückt oder macht ihr das erst an Weihnachten oder? Der steht im Augenblick noch in der Wanne, weil er leicht mit Schnee bedeckt war und ich ihn nicht ins Wohnzimmer aufs Laminat stellen wollte. Ja, das ist natürlich sinnvoll. Ich habe gar keinen Weihnachtsbaum. Irgendwann haben wir mal so einen Baum von, der stand bei irgendjemandem im Büro angeschleppt. Der geht ja auch bis zur Decke. Der hat jetzt irgendwie schon das 4. Jahr auf dem Hals und der wurde ja immer so als Weihnachtsbaum zweckentfremdet, weil wir eh so einen Baum halt im Wohnzimmer stehen haben. Aber da wir dieses Jahr in Urlaub fahren, gibt es keinen Weihnachtsbaum. Wir haben nur so einen kleinen Plastikweihnachtsbaum, der steht bei mir auf dem Klavier. Mit so ein paar Lichtern dran, der ist eigentlich ganz niedlich. Ein bisschen krumm, aber niedlich. So ein fertig geschmückten, den du raus aus der Packung, ab in die Steckdose und dann gleich einsatzbereit? Nö, das ist einfach nur so ein grüner Plastikbaum mit Lämpchen drin. Also so ganz klassische Lämpchen, das sieht eigentlich ganz niedlich aus. Ich habe Angst vor Weihnachtsbäumen, nachdem ich Treevenge gesehen habe, diesen Kurzfilm. Kennt ihr die? Die Rache der Weihnachtsbäume? Ja, genau. Nee, kenne ich nicht. Klingt gut. Solltest du auf jeden Fall mal verlinken. Treevenge heißt das. Ja, wird gemacht und wird angesehen. Das ist der optimale Familienweihnachtsfilm, kann ich mal empfehlen. Ist das so Staplerfahrer Klaus für Weihnachtsbäume? Ja, genau. Das ist gut, ja, guter Vergleich, ja. Ja, klingt nach Potenzial. Ja, so Sachen müssen wir uns einfach mal vorher angucken, gemeinsam, damit wir irgendwie einen gemeinsamen Konsens haben. Brauchen wir nicht wieder sagen und Pausen machen. Naja, aber dann geht doch die ganze Spontanität verloren. Das stimmt wohl. Ja, Weihnachtsbaumgeschichte, Herr Ischi. Ja, ne? Ich habe einen Weihnachtsbaum. Zum ersten Mal in meinem Leben. Mein allererster Weihnachtsbaum. Das war jetzt schon die komplette Geschichte. Ja, naja, der steht jetzt halt in der Badewanne, wartet drauf, dass er abgetropft ist und wird vielleicht morgen geschmückt. Was soll ich denn da jetzt groß sagen? Also ich meine, es ist noch keine Zeit gewesen, dass er in Flammen hätte aufgehen können oder so. Macht ihr da richtige Kerzen dran? Nee, ne? Oh Gott, bewahre. Dafür habe ich viel zu viel Schiss. Ich glaube, das darf man hierzulande gar nicht mehr. Da kommt irgendwie gleich der Verfassungsschutz mit ein paar Nazis und klauen den Baum. Bundeskriminalamt, deine Wohnung. Ich weiß noch, meine Tante, die hatte damals Kerzen an ihrem Weihnachtsbaum gehabt. Das ist schon etliche Jahre her. Aber ich weiß noch, dass sie das gehabt hat. Also was, und irgendwann nicht mehr. Ich weiß aber nicht, warum. was ich zu Weihnachtsbäumen sagen kann, ist zu der Zeit, wo ich noch so ein kleines subversives Kind war, da gab es noch so Lichterketten, wo die Lichter in Reihe geschaltet waren. Das heißt, wenn du eine Birne rausgedreht hast, ist die komplette Kette ausgegangen. Währenddessen heute sind dir alle mit irgendwie LED parallel geschaltet und du kommst an die Birnen gar nicht mehr heran oder kannst sie nicht drehen, zumindest bei den Kleinen nicht. Wenn du sie rausziehst, bleibt auch die ganze Kette noch an. Und früher konntest du da richtig Spaß haben, indem du an so öffentlich geschmückten Weihnachtsbäumen vorbeigegangen bist, bist so zufällig an einer von diesen Kerzen hängen geblieben. Womit oder du dann, hast du dann rausgedreht? Ja, womit du den ganzen Baum irgendwie entleuchten konntest. Entleuchten. Das geht heutzutage auch alles gar nicht mehr. Nee, wir haben auch so eine schicke LED-Kette. Eine LED-Kette? Leuchtet die dann auch bläulich, oder? Es ist ein recht kaltes Weiß. Aber du hattest die Wahl zwischen allen möglichen LED-Farbtönen. Okay. Plus blinkend für die Epileptiker unter uns. Mit Fernlicht. Und wo hab ich das denn heute gesehen? Heute habe ich gesehen, die Amis, die rasten ja immer so aus bezüglich Hausschmückung. Ne? Ja. Da gab es ja letztes Jahr irgendwie so Videos, wo die komplette Beleuchtung von einem Haus und einer Garage abgestimmt hatten auf irgendwie irgendwelche Heavy-Metal-Lieder oder sonst was. Und heute habe ich ein Video gesehen von einem, der die komplette Lichtanlage interaktiv so gesteuert hat, dass du mit einem kleinen Controller Angry Birds spielen konntest. Du hast dieses Ding halt angemacht, ne? Und es war halt auf den Sound von dem Intro komplett synchronisiert und dann kamen halt auch diese, ich weiß gar nicht was, das sind Schweine, oder, die du abschießt, kamen halt lichtmäßig, diese Schweine halt sind halt irgendwo aufgetaucht im Baum und auf dem Dach und sonst was und dann hatte er halt so einen kleinen Controller, mit dem er hinzielen konnte und dann ist halt durch, ich denke, das waren auch so Farbwechsel-LEDs, sind halt so Animationen abgelaufen, wie dass der Vogel dann halt da lang fliegt und so. Auch mit Sound und so, und das war schon mal geil. Muss ich mal verlinken. Habt ihr so abgefahrene Leute in eurer Nachbarschaft, die es übertreiben irgendwie mit dem ganzen Kram? Nee, Gott sei Dank nicht. In meiner früheren Wohnung, da hatten wir mal so auf dem Dach, also ich habe im 5. Stock gewohnt und konnte runter auf so ein schräges Dach schauen und da klebte immer direkt auf dem Dach ein riesiger, weiß nicht, Xenon-Stern. Und wenn der an war, also das hat echt so hell geleuchtet. Sowas finde ich dann doch schon ein bisschen krass. Das war bestimmt das Landelicht. Ja, von Weihnachtsmann, genau. Das könnte sein. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, der Tom sagt, ich weiß nicht, wollen wir das Weihnachtsbaumthema begraben, das irgendwie nicht so. Ja, ich wollte euch nur mal einen Aufhänger geben für die Jahreszeit. Jetzt habt ihr den verspielt. Ja gut, dann nehme ich den nächsten Aufhänger. Macht ihr so Online-Adventskalender-Geschichten? Weil es gibt ja irgendwie jeder hat ja irgendwie Specials. Ob's die Bahn ist, wo du irgendwie einen Kaffee im ach, Bahn ist ja auch nochmal so ein Thema. Nee, das lassen wir jetzt. Wobei das ein gutes Thema ist. Ja. Egal, ob das jetzt der lustige Video-Chill-Out-Zone-Adventskalender ist oder irgendwie Bonusheftchen, seid ihr da irgendwie hinterher? Oder, ja, oder ich höre jeden Tag Ohrenbluten. Im Ernst? Nein, ich kannte die vorher gar nicht. Ich schon, ich muss sagen, ich habe den ganzen Adventskalender, doch, das ist der einzige Adventskalender, den ich irgendwie kontinuierlich verfolgt habe, außer meinen eigenen, den ich hier zu Hause zum Aufklappen habe. Nee, also ich werde den jetzt, wir werden die jetzt auf jeden Fall mal abonnieren, also vielleicht kommt ja was Neues bei rum. Ja, auf jeden Fall. Gut. Der Adventskalender. Ach, dieses ganze scheiß Weihnachtsthema ist, glaube ich, für die Füße. Wir machen mal hier mit anderen. Was soll ich noch von meinem coolen Adventskalender erzählen? Ja, es kommt ja hier nichts. Ja. Ich sehe hier nur Pausen, ich höre keine Musik. Das ist... Oh Gott, Christian dreht schon am Rad. Das ist wie in Folge 10. Ne? Ja, echt. Viertelstunde ohne Musik, dann kriegt er voll den Koller. Und es sind genau 15 Minuten und 10 Sekunden aufgezeichnet. Ja, weißt du, ich habe nämlich einen coolen Adventskalender von meiner Freundin gekriegt, von Konrad. Oh. Da sind Roboter so, ja, oh, ja, das ist mit Dioden und Transistoren. Ja, und am Ende kannst du dir irgendwie so ein Device löten. Ja, du kannst ja dieses useless Device, wo du den Knopf drückst, dann kommt der Arm raus. Das wär mal ein geiles Ding. Es gibt doch auch diese Zeitschrift, es gibt doch diese Zeitschriftenserien, so hier bau dir dein super Airplane-Ding und das erste Teil nur 10 Cent mit Zeitschrift. Da ja. Dieses useless Device rausbringen und am Ende der Hebel kostet irgendwie ein Huni. Und das Geile ist aber eigentlich, normalerweise kommt da meistens ja nie die letzte Zeitschrift raus, ja, also weil das ja keiner bis zum Ende kaufen will. Ich habe die Dinger nie verfolgt, muss ich sagen. Ja, also ich habe immer nur irgendwie, wenn das mal am Kiosk liegt, Teil 1, 2, 3 und dann war's das. Ja, auf jeden Fall habe ich ja meine 24 Türchen und darf am Ende was ganz Tolles bauen. Aber du weißt noch nicht was? Nee, weil ich konnte mich beherrschen und habe nicht in die Anleitung reingeguckt. Aber das sind jetzt nicht wirklich nur Widerstände und Dioden, das sind jetzt schon irgendwie, ja. Oh Mann. Ja, und ein, ach, was weiß ich, irgendwas toller Chip. Vielleicht ist das so ein Knight Rider Lauflicht, das können wir dann für einen Podcast nehmen und im Hintergrund macht es dann immer so. Ja, so einen Piepsgenerator hatte ich schon, also den habe ich schon zusammengekriegt. Also du kriegst halt jedes Mal was Neues, was du dazu bauen kannst und dann wird es irgendwas Cooleres, also ein Wechselblinklicht oder so hatte ich auch schon gehabt, also. Ja, ich habe hier den großen Magic-Adventskalender, wo irgendwie jeden Tag so ein Trick drin ist. Der ist zwar eigentlich für Kinder, aber ich finde toll. Achso, also, du bist ja so ein Hobbyzauberer, ne? Ja, so ein bisschen. So, machst du das noch? Ja, inzwischen nicht mehr so wirklich. Aber ich habe durchaus immer mal ein Kartenspiel in der Hand, um es nicht zu verlernen. Alright. Ich glaube, der Ishi wollte noch was zum Thema Adventskalender sagen. Nö, also ich war jetzt eigentlich durch. Ich wollte eigentlich was zu dem Magic-Kalender fragen, weil ich habe erst an die Spielkarten gedacht. Nee, aber ihr müsst mal kurz, ich muss mich mal aushusten hier. Das ist ekelhaft. Ja. Nee. Ihr hört das, die Aufzeichnung hört das nicht. Die Aufzeichnung hört das nicht, von daher habt ihr es jetzt wieder mal versaut. Da habe ich neulich im Radio gehört, es gibt jetzt ich weiß gar nicht, ob es vom Fraunhofer Institut war, das Hustentelefon. Da kann man anrufen, reinhusten und dann analysiert ein Computer deinen Husten und gibt dann irgendwie aus, sie haben ein leicht, weiß ich nicht, räusperndes, ein leicht schleimiges Husten mit, weiß ich nicht, was drin. Und also volles useless Telefon. Aber gleich mit so Empfehlungen, so, dies könnte Tuberkulose sein, bitte suchen Sie einen Arzt auf. Nee, also das hatten sie zumindest immer in der Radiosendung nicht gezeigt, aber es war einfach total useless, du hustest da rein und er sagt ja eigentlich, wie sich dein Husten anhört und das war's dann. Ich meine, Fraunhofer war auch mal cooler, die haben mal MP3 erfunden, jetzt machen sie ein Hustentelefon. Wahrscheinlich haben die MP3 nur erfunden, um dieses Hustentelefon irgendwann mal in ferner Zukunft zu bauen. Ja, echt. Das Hustentelefon. Ja, okay, also Adventskalender auch, aber ich habe keinen Adventskalender. Also kein Weihnachtsbaum, keinen echten, keinen Adventskalender. Habt ihr denn wenigstens Plätzchen gebacken? Meine Freundin hat Plätzchen gebacken. Ich bin bei sowas irgendwie total unromantisch. Also bei Weihnachten. Ich schmücke auch die Wohnung nicht oder so. Das muss alles meine Freundin machen. Ich bin ja immer froh, dass sie es macht. Also ich habe mich heute mal dazu aufgerafft, zu versuchen, Lebkuchen zu backen. Boah, Lebkuchen habe ich bisher, ich wüsste noch nicht mehr, wie man die ansatzweise macht. Da ist ja, irgendwie so Nüsschen und Ingwer im Teich drin, oder? Also Nüsse lasse ich immer draußen, es kommen Mandeln drauf am Ende, aber die lasse ich von der Hälfte auch runter, weil ich die auch nicht so vertrage. Ja, und Ingwer kannst du reinmachen, musst du nicht. Also ich habe mein Lebkuchenrezept so mannhafterweise selbst gemörsert, Lebkuchengewürz, selbst gemörsert. Und da ist auch Ingwer mit drin, ja. Okay. Ich glaube, Lebkuchen ist irgendwie sowas, was zieht, spaltet. Zieht jetzt. Wieso? Ich finde Lebkuchen geil. Ja, deswegen, und weil keiner welche backt dieses Jahr, habe ich jetzt gedacht, mache ich sie mir selber. Deswegen meine ich, entweder findest du sie geil oder du kannst damit überhaupt nichts anfangen. Aber ich glaube, Lebkuchen ist irgendwie so ein Ding, da gibt es keine wirkliche Zwischenmeinung. Zumindest, was ich so mitkriege. Ja, also Lebkuchen ist für dich mit Nüsschen und Ingwer und du magst sie nicht. Ich weiß nicht, ob ich so mag oder nicht, und das zerstört meine Theorie von eben. Ich glaube, es kommt auf die Situation an. Auf die Situation. Ja, so grundsätzlich mag ich diese saisonalen Sachen eher außer der Saison. Also jetzt so hier Marzipankartoffelchen, die es ja auch vor Weihnachten oder vor Ostern gibt. Ja, die finde ich im Sommer irgendwie geiler. Oder was ist denn noch so ein typisches, warte mal. Wasabi. Nee, diese Dominosteine. Bei diesen Dominosteinen ärgere ich mich irgendwie das ganze Jahr, dass mir die nie präsent sind. Weil da habe ich immer zwischendurch mal Bock drauf. Aber nie so einen Bock, dass ich wirklich aktiv danach suche. Und Weihnachten fliegen sie halt die ganze Zeit um die Ohren und da meide ich dich wie der Teufel das Weihwasser. Frag mich nicht, warum. Ich finde Dominosteine ekelhaft. Wegen dem Glipper? Ja, genau. Das kommt bei mir, ich weiß gar nicht, ob es vor oder nach diesen Schokostangen mit Orangenglibber drin kommt. Boah, Erfrischungsstäbchen, die sind ja mal geil. Boah. Wo du gerade Marzipan gesagt hast, ein Arbeitskollege, der mag wohl Marzipan sehr gerne. Und der hat so eine Platte Marzipanschweine gebacken, geformt, keine Ahnung. Und hat dieses Bild auf Google Plus hochgeladen. Als ich draufgeklickt habe, hat mich Google Plus gefragt, ob ich mich selber dort drauf markieren will, weil er gemeint hat, hätte ich das drauf. Ja. Nee, also was Weihnachten betrifft, das ist nicht so mein Ding. Ja, und schon von der Technik zum Schwein degradiert werden. Das ist, ja, jetzt wissen wenigstens unsere Hörer, wie Tom aussieht. Ja, wie Marzipanschwein. Klein, rosa und dick. Wir können uns ja alle so Marzipanschwein-Avatare für die Webseite machen. Tolle Idee, ja, können wir mal diskutieren. Nachher. Nee, ich mag Lebkuchen, ich mag keine Marzipanschweine, ich mag keine Dominosteine und keine Erfrischungsstäbchen. So. Aber Ingwerstäbchen? Nee, Ingwer kann ich auch nicht leiden. Damn, aber wieso magst du denn Lebkuchen? Da kommt Ingwer rein. Ich wusste bisher nicht, dass dort Ingwer drin ist. Ja, weiß nicht, ich finde, es schmeckt nicht nach Ingwer. Es schmeckt meistens nach Schokolade oder sowas. Ach, du meinst diese komischen Ingwerbröckchen, diese die man mal ausspuckt beim Lebkuchen kauen. Ja, genau, die auch im Stollen drin sind, oder? Irre ich mich da? Im Stollen sind Rosinen, oder? Meinst du diese farbigen Dings da, Orangeat und Zitronat? Vielleicht verwechsel ich das jetzt auch. Ja. Also es gibt einmal Rosinen, die dürftest du kennen, oder? Ja, ich kenne sie. Die sind im Stollen. Und dann gibt es, wie Ishi gerade sagte, diese Orangeat und Zitronat-Dinger, das sind so, die sind so wie Glibber, nur in hart. Und schmecken irgendwie nach Orangen- oder Zitronenschale. Und diese Ingwer-Dinger im Lebkuchen, ich glaube, die hast du auch nicht in jedem. Es war doch gar nichts. Es war doch gar nichts. Die Wunder des Schnittes. Ja. Ja. Tom wollte noch was erzählen. Zu Weihnachten. Ja, die Kiste dann endlich zuzumachen. Ich wollte eigentlich nur sagen, Kim Jong-il ist tot, aber so weihnachtlich ist das jetzt auch nicht. Also ich... Das war der auf Sachen geguckt hat, ne? Was? Da gab es so einen Blog, Kim Jong-il is looking at things. Wie er irgendwelches Zeug angeguckt hat und dabei immer irgendwelche crazy Gesichtsausdrücke drauf geguckt hat. Und stimmt. Ich weiß leider den Namen nicht, aber da gibt es jetzt halt ein neues Ding irgendwie, Kim Jong-il is unlooking oder is not looking any, ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob ich da den Link irgendwie noch beifinde. Auf jeden Fall heißt er jetzt erstmal Kim Jong Dead. Darf man da Witze drüber machen? Weil als beim Steve Jobs sowas war, da durfte ja keiner irgendwie was sagen. Da habe ich mir auch irgendwie meine Presche eingefangen. Und jetzt beim Kim Jong-il? Vergleichst du gerade Steve Jobs mit Kim Jong-il? Nein, ich vergleiche einfach zwei Leute, die gestorben sind. Es ist ja schon ein Unterschied zwischen Kim Jong-il und Steve Jobs, oder? Das steht also ja überhaupt nicht in Frage. Ja. Das ist einfach nur die Frage, nur weil einer böse ist oder böse war in den Augen des einen oder anderen, darf man da jetzt irgendwie Witz machen? Ich frage mich, wer von beiden der größere Visionär ist, war. Gesundheit. Danke. Mensch, bist du schon wieder krank? Na, es ist Restschleim. Schön. Lecker. Ja, also ich finde eigentlich, man sollte über Tote keine Witze machen. Es tut mir leid, Mensch. Das ist wieder, weißt du, Waldorf und Stettler hier von Ohrenpause oder so. Die haben gesagt, hier auch mal politisch inkorrekt sein. Ja, Ja, nee, genau, und das ist auf ja in die Kacke Ordnung. hauen und so, Ja, ne? und auf die Kacke hauen. Jetzt Deswegen, bin ich das. Jetzt ich kommst sehe du nicht und so den machst mir. großen Unterschied zwischen dem Ja, Steve das. Jobs und dem Kim Jong-il. Der eine hat dem Volk irgendwie die Meinung aufgezwungen und der andere hat gesagt, hier, wenn du mein Telefon haben willst, musst du iTunes nehmen. Das ist doch auch kein großer Genau. Unterschied mehr, Das oder? gleiche. Oh, ja. Hitler. Nur um es mal gesagt zu haben. Aber das hat das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Nur weil es nicht okay ist, über tote Witze zu machen, kann man doch trotzdem politisch inkorrekt sein und sie machen. Also. Ach, nur weil Mann das nicht macht, machen. Ja. Ah, okay. Können wir das doch trotzdem tun? Weil Was? die Frage war ja, ist es okay, Witze über Tote zu machen? Ja. Also, du hast Das gesagt, wird jetzt. nein, grundsätzlich nicht, aber uns ist es jetzt auch egal hier. Genau. Ah, okay, verstehe. Ich muss mich hier mal. Ach, ich weiß nicht. Ich suche es noch, aber ich muss da irgendwie noch mal ein bisschen irgendwie Du sollst doch nichts nebenbei machen, Christian. Nee, Du sollst nichts ich. nebenbei machen. Yes. Nimmst du die Kritik nicht zu Herzen hier von Ohrenbums oder wie die heißen? Es wird jetzt nichts mehr gemacht. Es wird jetzt nur noch podcastet hier. Echt? Ja, also noch ein Kim Jong-Il-Witz. Nee, ich Oh. kannte den noch gar nicht irgendwie. Persönlich. Ja. Bis auf Nee, so dieses Blog habe ich nichts mitbekommen von dem. ich weiß nur, es gab ein cooles Video von den Kafkas mit so nordkoreanischen Propagandafilm-Ausschnitten, wo er auch mehrfach drin vorkam. Kafkas, sagt dir was? Das ist eine Band, oder? Eher aus Fulda, also oder irgendwie da Umgebung. Das ist auch so wieder so Gitarren-ACDC-Musik. Wir Ja, sollten mal aber da irgendwie war einer von jetzt denen, war bei nee, wir uns in gehen der jetzt hier mal zu Klasse. wir gehen jetzt hier mal zu diesen fröhlichen Themen. Wir gehen mal irgendwie zu hier heute ist mir über den Weg gelaufen Facebook, ne? Ja. Gibt's so einen Typ, der hat ist ein Israeli und der hat einen Shop aufgemacht. Ich weiß nicht, was er verkauft und wie das Konzept ist, aber er hat halt gedacht, oh hier, ich nenne das Ding mal den Like Shop. Der hat Likes verkauft. Ich hat er Likes und Freundschaften, glaube ich, oder sowas auf Facebook verkauft, ne? Kann das sein? Ja, ich weiß von Likes. Der hat Likes verkauft an Firmen, damit die mehr Likes bekommen und dann irgendwie toller sind. Genau, und das hat den Facebook-Leuten irgendwie nicht gepasst und dann haben sie sich gedacht, oh, wir fahren dem mal an den Karren und verklagen den. Und da hat er sich Voll, den. vollkommen zu Recht, wie ich finde. Also. Genau, und da hat er sich die Story geleistet, dass er sich jetzt Anwalt oder beglaubigt hat, umbenennen lassen oder seinen Namen gewechselt hat. Und ich weiß nicht, wie er vorher hieß, irgendwie Hughes oder sowas. Und er hat sich jetzt umbenannt in Mark Zuckerberg und hofft einfach darauf, dass Facebook nicht den PR-Stunt macht und jemanden verklagt, der so heißt wie der eigene Gründer. Das ist mal so Warum toll. eigentlich nicht? Ich weiß es auch nicht, aber das finde ich mal so Trollen auf höchstem Niveau. Ja, aber das Ja, ist das, also genial. Also, echt? ja, also ich finde das genial. Wie oft Also darf man jetzt denn seinen Namen den wechseln? Stunt, ja, seinen Namen zu ändern, nur um irgendwie einen Chef von einem großen Internetkonzern ans Bein zu pissen. Aber was Also. erreicht er denn damit? Gar nichts. Ich meine, dann verklagen sie halt Mark Zuckerberg aus Israel. Who cares? Ja, das ist die Frage. Also ich finde es auch nicht gut, dass der Typ Likes verkauft. Also ich glaube, der schießt sich damit selber ins Knie, aber ich mag mich da auch täuschen. Ich meine, jetzt haben alle mal kurz gelacht. Witzmann sagt gleich hier voll der Troll. Also ich weiß nicht, ob der sich damit einen Gefallen tut. Ja, aber es. Die Frage ist, was das Ziel ist. Wenn du irgendwie nur Aufmerksamkeit haben willst, Ja, ging das jetzt darum, dass er das wirklich so gegen Geld gemacht hat? Wie jetzt so Search Engine Optimization Ja. oder Was? Was meinst du? SEO, Mann, damn. Ja. Ich glaube, wir nutzen jetzt einfach mal so Sachen, um die Pausen zu überspielen. Ja, Ja, hat er das jetzt? ich denke schon, dass das irgendwie eine ernst gemeinte Dienstleistung war. Ja, also hatte ich es auch verstanden. Also sonst würden die den ja nicht so abmahnen und ja versuchen rauszuekeln. Aber ich meine, Likes verkaufen, da musst du auch erstmal drauf kommen. Das ist ja, wie ist schon World of Warcraft Schwerter irgendwie bei eBay. Naja, aber pusht dich das jetzt irgendwie? Also deine Seite wird dir mehr vorgeschlagen, wenn du mehr Likes hast? Nee, du bist einfach nur ein tollerer Held. Das ist irgendwie so mit wie mit Alufelgen. Wenn du so eine Facebook-Seite hast, ist es wie so ein BMW haben. Und wenn du so eine Facebook-Seite mit 10 Likes hast, ist es schon mal so wie so ein 15er Chrome. Also das heißt, die Bahn kauft sich jetzt keine Spinner, sondern Likes. Ja, was kauft sich die Bahn nicht? Keine Spinner. Ich glaube, die Bahn macht das ganz geschickt. Die Dinger, die du auf deine Felgen drauf machst, die sich nachdrehen, wenn du an der Ampel stehst. Ah. Okay. Bist du alles weiß? Die Pointe ist verreckt auf halbem Wege. Ich fülle die Pause jetzt nicht. ich glaube, die Bahn macht das ganz geschickt, weil über die Bahn wollen sie ja alle irgendwie nur motzen auf Facebook und ich weiß es nicht, ob deren, ich glaube, deren Pinnwand ist so eingestellt, dass du nur drauf schreiben kannst, wenn du ein Fan wirst oder halt ein Like gibst. Und die ganzen Leute, die sich irgendwie bei Facebook auf der Bahnseite auskotzen wollen und sagen, hier, scheiße, mein Zug fährt nicht und so, die müssen halt vorher erstmal irgendwie das gefällt mir hinklicken. Und ja, das ist auch eine ganz gute Strategie. Da brauchst du dir die Likes nicht zu kaufen. Albern. Ja. Likes sind albern. Ja, ich habe ja nochmal hier, wie haben wir es genannt, Guerilla-Marketing irgendwie bei dem, auf der Bahnpinnwand für die Netzgespräche gemacht. das war aber wahrscheinlich ein bisschen zu aggro und da wurde ich irgendwie gelöscht. Also von der Seite? Ja, von deren also, Pinnwand. Ja, okay. Wie hast du denn Guerilla-Marketing für Netzgespräche gemacht? Tja, du musst die alten Folgen hören. Hör dir erstmal unsere Kritik an über den Podcast, wo du überhaupt mitmachst. Dann hörst du dir die alten Folgen an und dann reden wir das nächste Mal zusammen. Ey, verdammt, ich höre die alten Folgen, halt nicht zeitnah. Und nicht die, wo ich was sage. Warum nicht? Magst du deine Stimme nicht? Manche Leute mögen ja ihre Stimme nicht. Ich mag deine Stimme auch nicht. Okay, also hörst du auch fies und jetzt knitzt das Skype wieder. Das war eigentlich nicht speziell an dich gerichtet, sondern einfach so an die in die Allgemeinheit reingerufen. So, um auf die Kacke zu hauen. So, du machst jetzt ganz schnell Pause, dann connecten wir alle neu und sind gleich wieder da. Alles voller Bullshit, ja. So, und gleich wieder Pause weg, ohne dass da irgendwie einer was merkt. Ich verstehe das einfach nicht. Und es nervt mich jedes Mal extrem aufs Neue und ich habe gar keinen Bock, mich schon wieder in der Sendung über die ganze Technik auszukotzen. Kann ich verstehen. Ja, aber wir machen das denn. Läuft's schon wieder? Ja, läuft die ganze Zeit schon wieder. Oh. Außer es wird zu scheiße, dann mache ich wieder auf Pause und dann Ja, aber jetzt ganz im Ernst, hast du jetzt das Gefühl, dass es daran liegt, dass wir jetzt zu dritt sind, dass ich der Dritte bin oder allgemein? Zweiter. Jo. Da haben wir schon wieder was gelernt, was Spinner sind. Ja. Braucht man doch unbedingt an seinem Hammer. Ich habe lange keinen Hammer mehr gesehen. Echt nicht? Nee. Aber ich hatte am Samstag ein Mietauto gehabt und hatte mir eigentlich so eine Polo-Klasse gebucht. Das kostete 39 Euro am Tag. Und da bin ich da hin und habe gefragt, was haben sie denn für mich? Also ich miete mir vielleicht alle 3 Monate mal ein Auto, da war Europcar um die Ecke. Und jetzt fragte ich, was haben sie denn da für mich? Ich sagte, ja, so ein Citroën C4. Und ich meine, ich guckte kurz über die Straße, um zu gucken, was das für ein Auto ist, und sah halt nur so ein Mini-Citroën. Dachte mir, boah, nee, das kannst du nicht machen. Citroën willst du eh nicht fahren. Und dann habe ich gefragt, haben sie nicht ein Upgrade für mich? So wie es letzte Mal. und dann hat er geguckt und haderte. Und ich sagte, Prost. Und ich sagte, ja, ich kann es auch irgendwie schon morgen Abend zurückgeben, statt übermorgen früh oder so. Also da haben sie noch ein bisschen Zeit, sauber zu machen. Er sagt, ja, ich habe hier noch ein Auto, aber das ist noch nicht sauber. Ich hoffe, das macht dann Ihnen nichts aus. Nee, was ist es denn? Ja, so ein BMW X1. Ich meine, alles klar, nehme ich. Da habe ich dann für 39 Euro am Tag den X1 bekommen. Das fand ich schon mal extrem cool. Man muss nur nett fragen, dann kommt man weiter. Ja, und ich meine, C4, du bist ja jetzt auch nicht gerade ein Zwerg, oder? Nee. Ja, aber selbst so ein kleines Auto reicht ja irgendwie, wenn du jetzt keine 250 groß bist. Ich habe gar nicht geguckt, was ein C4 ist. Also vielleicht ist, er sagte ja, der C4 sei schon ein Upgrade. Dachte ich mir, was ist das? Ist das so eine Golfklasse oder was ist das? Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Upgrade ist wahrscheinlich immer nur eine Frage der Basis. Ja, die Basis war Polo. Das Upgrade wäre dann wahrscheinlich so Golf. Und man von Polo zu X1 ist schon, das sind schon 3 oder 4 Stufen. Das Da stimmt schon, wenn du kann dann auf einem günstigen Preis hängen bleibst, dann hast du natürlich gewonnen. ja, ich habe natürlich noch nicht auf meinen Kontoauszug geguckt, aber er hat es mir als Upgrade verkauft. Apropos Upgrade. Was? Wolltest du nicht noch deine Bahngeschichte erzählen, Christian? Nee, die Bahngeschichte, die habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Da habe ich mich heute schon genug drüber aufgeregt. Okay. Alles Ficker bei der Bahn. Also Oh. die, mit denen ich heute zu Das, also, das ist ja, Nee, also die. du tust jetzt eventuell Leuten, die hier zuhören, echt Unrecht. Nee, ich muss, ich kann es ja sagen, weil ich habe ja auch durchaus schon das ein oder andere Mal gesagt, dass ich ja ein großer Bahnfan bin. Und hier Bahn und so, ich habe da echt null Probleme mit und ich bin, glaube ich, einer der pflegeleichtesten Kunden von denen. Aber manchmal sind dann halt so herausragende Persönlichkeiten, mit denen du zu tun hast, wo du, ja, wo du halt einfach die Hasskappe dir aufziehst, weißt du, so mein Zug kann 80 Minuten Verspätung haben, wenn da irgendwie ein höherer Einfluss daran schuld ist oder dafür verantwortlich ist, dann kann das halt keiner ändern, dann ist mir das Latte und dann akzeptiere ich das. Aber wenn du dann irgendwann mal mit so inkompetenten Leuten zu tun hast, ne, da echt, da hakt es dann bei mir aus. Also so die ganze Geschichte mache ich jetzt echt nicht auf, weil da habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf. Aber so das Ende war halt, dass ich irgendwie am Ende so ein Auszahlungsbeleg oder einen Überzahlungsbeleg in der Hand hatte, weil die gute Frau mir kein Wechselgeld geben konnte. Und ich deswegen irgendwie zu so einem Reisezentrum musste und den einlösen musste. Und als ich in dieses Reisezentrum reingegangen bin, war ich halt noch auf 180 und dann habe ich über diese Tussi aufgeregt, weil da halt wirklich die geballte Inkompetenz, man könnte es mit einem schwarzen Loch vergleichen, so deren Inkompetenz und die Masse, so ungefähr. Aber wenn sie doch kein Wechselgeld hatte? Hätte sie sich mal ordentlich verhalten, wäre es gar nicht zu der Wechselgeldsituation gekommen. Okay. Aber das mache ich gerne Das. irgendwann. Da habe ich jetzt, ja, egal. Und nachdem ich jedenfalls diesen Auszahlungsbeleg hatte und in das Reisezentrum reingegangen bin und mir vollkommen klar war, dass dieser nette Mensch, der mir jetzt gleich das Geld rausgeben könnte oder würde, mit der ganzen Situation nichts zu tun hatte, bin ich da reingegangen und habe gemeint: Hier, bla bla bla, ich habe hier aufgrund von einer inkompetenten Mitarbeiterin so einen Auszahlungsbeleg und hätte gerne mein Geld. Und, ja, dann hat er gemeint, ja, hier passt alles und so. Und dann hat er noch irgendwie angefangen zu fragen, ja, hier, was war denn da los? Und habe ich auch gemeint, ja, ach nee, ach, egal. Nee, diese Bahngeschichte, ich höre da jetzt auf. Das, ja, Also, das regt mich nur wieder auf Christian, und dann ganz komme ehrlich, das ich da, musst du jetzt fertig erzählen. nee, Das da lässt komme dich ich, sonst in einem ganz schlechten Licht da stehen. komme ich nur wieder komisch So als rüber. total sinnlos aggressiver Typ, der Bahnbeamte zusammenscheißt. So stehst du gerade da. Nee, gar nicht. Zu dem war ich ja nett. Zudem habe ich dann irgendwie noch gemeint, dass ich der Frau irgendwie die Pocken an den Hals wünsche. Und dann meinte ich halt zu ihm noch irgendwie so: Ja, einen schönen Abend noch und frohe Weihnachten und ein pockenfreies Leben. Ey, Ja, das was hat ist. die denn gemacht? Das kannst du jetzt nicht so stehen lassen, Christian. Das geht nicht. Auf der Also. anderen Seite, wenn du es jetzt erzählst und es ist gar nicht so schlimm, stehst du auch scheiße da. Ja, das Also ist. ich fand es schon nicht so nett. Ich habe es ja vorhin gelesen. Mich hatte eigentlich nur interessiert, wie es ausgegangen ist. Ja, nee, Und das machen wir jetzt das bin ich der nächste. Einzige, der es nicht Ja. weiß. So ging es mir vorhin auch mit dem Film. Wir machen das einfach das nächste Mal im neuen Jahr. Da habe ich das irgendwie, wenn du sowas am gleichen Tag erzählst, dann bist du immer so geladen, dass du da irgendwie nichts Ordentliches bei rüberbringst. Wenn du das im retrospektiv betrachtest, irgendwie mit ein bisschen Humor vermischt, dann kannst du doch eine schöne Geschichte draus zimmern, aber heute ist es einfach nur die pure Hasskappe. Ja, das kenne ich, das Problem. Also ich kann mittlerweile auch drüber lachen, über meinen Umzug und wann ISDN bei mir in der neuen Wohnung angekommen Ich ist. kann da einfach nur so hier so. Hattest du jetzt auch so verpixelte Hände gehabt? Gehört ja auch immer dazu. Ja, es ist. Themawechsel, Baden geht nicht mehr heute, echt nicht. Erst löschen die meine Facebook-Gorilla-Marketing-Posts und dann schicken sie mir noch so eine Tussi auf den Hals. Du und dein Gorilla-Marketing. Gorilla? Das hört sich bei mir immer so an wie Gorilla-Marketing, wenn er das sagt. Müssen wir mal so ein Sprachtraining machen? So ein Mich versteht ihr ja auch nie. Genau, das machen wir. Das ist noch so ein Vorschlag für die Netzgespräche Goes Outdoor. Irgendwie lokopädische Stunde mit Witzmann. Da geht Kennt es um jemand von euch einen Logopäden. Logopäden? Nee, aber ich habe am Wochenende eine Voice Coachin kennengelernt. Voice Coach? Nee, doch, Voice Coach. Hat einen Unterschied gelernt zwischen Voice Coach und Vocal Coach. Vocal Coach ist Gesangslehrer Okay. slash in. Ein Voice Coach ist jemand, der beibringt, sich zu artikulieren. Und wenn Leute immer so nasal sprechen, aus irgendwelchen psychologischen Gründen und irgendwie vielleicht ein bisschen schüchtern sind und nicht so ganz reden können. Die Coach ist ein Gesangslehrer, Voice Coach ist jemand, der hier Artikulation und sowas beibringt. Für Manager zum Beispiel, damit die ihre Präsentationen besser halten können. Also Oder für Radioleute auch, Leute, oder? Radioleute, Leute, die Podcasts machen, damit man sie besser versteht. Ja, habe ich gelernt. Okay. Warum waren wir drauf gekommen, Logopäde? Ah ja, Netzgespräche, Outdoor-Logopäden. Meinst du, wir Nee, sollten alle zusammen hingehen? ja, gehen zum Logopäden und machen Sprachübungen eine Stunde lang. Das ist geil, ja. Lass uns das machen. Das machen wir dann als Folge-Folge, also Nachfolge-Folge. Nachfolgefolge. Wenn wir es geschafft haben, nicht im Knast zu landen, weil wir Schienen geklaut haben. Könnt ihr das ohne mich machen? Also das Schienenklauen. Ja, das machen wir, aber in den Knast nehmen wir dich mit. Wir So zum Seife holen und so. klauen die Schienen und sagen, der Ischi war es. Ja, Mensch. Outdoor hier, Podcast. Das müssen wir Also echt mal machen. plant ihr schon fleißig Outdoor-Aktivitäten? Wir planen schon alles. Ich glaube, zuerst mal planen wir hier irgendwie eine Alternative zu diesem komischen Skype-Ding. Ja, ich habe da schon eine Alternative. Dahin bei dir mal Windows installieren und nicht hier. Ey, jetzt hört nicht auf Linux rumhacken. Okay. Calm down, calm down. Ey, mir reicht schon das Mac-Gedisse, das ich mir immer anhören muss. Jetzt möchte ich mir nicht auch noch Linux-Gedisse anhören. Das ist Dann musst du okay. einfach umschalten. Wie umschalten? Ja, abschalten. Wenn was nicht interessiert, einfach weg damit. Wie das wahrscheinlich bei der Folge hier auch schon irgendwie 75% der Leute, die es irgendwann mal angeschaltet haben, Ah, gemacht pass haben. auf, wo du gerade 75% sagst, hier noch so ein Punkt von hier Waldorf und Stettler, ne, die ja am Schluss gesagt haben, auf die Frage, können wir diesen Podcast empfehlen? Und einer nuschelt irgendwie so, ja, 75%. Das war der Herr Seemer. Herr Seema, jetzt frage ich mich, wie kann man denn bei zwei Leuten irgendwas zu 75% empfehlen? Die Gleichung möchte ich noch erklärt haben von den beiden. Ne? Nee, vor allem sehen wir jetzt ja heute auch das beste Beispiel, was passiert, wenn man kein Soundpad hat. Was denn? Dann bricht Alles das geht ganze schief. Skype zusammen und die ganze Genau. Aufnahme und das ist alles Bullshit. Und ich muss mich hier hinsetzen und muss noch stundenlang zusammenschneiden. Und am Ende ein Soundpad drunter mischen. Ich glaube, den sollten wir uns irgendwie einfach ständig im Hintergrund platzieren als Sound. So, ja. Ich geh einfach die Themenliste von vor 3 Monaten durch. Und auf der Themenliste von vor 3 Monaten wollte der Tom irgendwann mal wissen, was denn eigentlich in Fukushima los, weil da hört man gar nichts mehr von. Und ich glaube, inzwischen hat man da auch noch nichts von gehört. Und Ich habe. Doch, es ist angeblich unter Kontrolle. Es ist jetzt kalter Reaktor, aber keiner glaubt's. Ja, und um dir selbst einen Eindruck zu verschaffen, gibt es im Internet so ein Projekt, die Google Street View so, ja, ich würde ein Interface für Google Street View gebaut haben, wo du einmal in der Zeit in den Aufnahmen von vor dem Unglück und in den Aufnahmen von nach dem Unglück rumfahren kannst. Und kannst dir das halt direkt nebeneinander legen und dir so selbst mal einen Einblick verschaffen. Da ich ja Street View eh total cool finde, schicke ich da mal einen Link. Also ist das jetzt Street View von dem Reaktor oder von der ganzen japanischen Gegend? Von der ganzen Gegend, weil ich glaube nicht, dass die Google Autos da reingelassen haben. Da haben sie den Typen, die da rumkrabbeln mussten, in den Tunneln da drin, haben sie Kameras aufgesetzt. Das war jetzt schon wieder politisch inkorrekt. Ja, aber darum geht's doch, oder? Also politisch. Ja, dachte ich jetzt auch. Aber wir brauchen noch Übungen, wir hadern da zu sehr. Ja, ich habe da auch zu viele Hemmungen. Okay. Ja, vor allem, wir müssen es einfach bringen und dürfen uns nicht noch danach drüber unterhalten, so darf ich jetzt hier einen politisch inkorrekten Witz bringen, sodass ich jetzt einfach mit dem Street View direkt hätte weitermachen können, aber jetzt ist der Schnitt schon wieder so groß, dass es nicht passt. Ja, du musstest ja husten. Ja. Scheiß Erkältung. Aber wir lernen dazu. Jetzt schon ohne Soundbett, ohne dass ich die Krise kriege, das ist immerhin schon mal ein Anfang. Stimmt. Ja, dieses Mal ist es nur die Skype-Krise. Ja, ich glaube, das ist generell die Podcast-Krise. Große Pause, sag jemand was. Ja, Nazi-Kokain. Nazi-Kokain. Ja. Was meinst du damit? Ja, ich sollte doch was sagen. Also die Polizei hat wohl in Bolivien 204 Kilo Nazi-Kokain beschlagnahmt. Und da gibt es jetzt eine Geschichte dazu. Ja, nee, da gibt es keine Geschichte dazu. Irgendjemand hat es doch in die Themenliste geschrieben. Du solltest einfach nur Themen bringen, von denen du selbst irgendwie... zu denen du selbst beitragen kannst. Das ist so grundsätzlich gesprächsfördernd, würde ich sagen. Weil ansonsten muss ich mich wieder hier hinsetzen, muss irgendwo ins Abseits gucken und muss dann so Dinger bringen wie, siehst du, dauert schon wieder alles zu lang, geht nicht. Das ist alles versaut. Habt ihr denn irgendwelche Filme gesehen zuletzt? Ja, ich habe Filme gesehen. Ich habe die Schlümpfe in 3D gesehen. Oh Gott. Also der heißt nur die Schlümpfe in 3D, weil ich keinen 3D-Fernseher habe, habe ich den nicht in 3D gesehen, aber ich habe diesen Real-Schlumpf-Film gesehen. Und ich muss, so leid es mir tut, wirklich, wenn man nichts anderes zu tun hat und ein bisschen lachen will, kann ich eine Empfehlung für den Film aussprechen. Weil die Schlümpfe sind zwar total bekackt, aber der Gargamel, den fand ich schon immer cool. So auch als kleines Kind schon in der Zeichentrickserie. Ich glaube, ich habe die ein oder zwei Schlumpffolgen, die ich in meinem Leben gesehen habe, immer nur wegen dem Gargamel geguckt. Und der ist einfach hervorragend getroffen in dem Film. Wer spielt den denn? Das weiß ich nicht, aber er sieht ein bisschen aus wie Bernhard Hohecker. Nur mit langen schwarzen Haaren. Der passt ja auch. Ja, würde durchaus wirklich auch passen. Also ist Ähnlichkeit vorhanden. Ich weiß aber nicht, von wem er gespielt ist. Aber auch, ja, aber die sind doch da irgendwie in New York, oder? Ja, die sind irgendwie in New York und ich glaube, genau das macht's aus, weil wenn du die ganze Zeit nur in diesem Schlumpf, die sind die ersten 5 Minuten in dem Film in diesem Schlumpfdorf und du kriegst nach 5 Minuten die Scheißkrise und nachdem die irgendwie in die reale Welt transferiert werden, ist es erträglich. Aber was ist denn in einem Schlumpfdorf bitte schön so falsch, Christian? Ich würde da nicht wohnen wollen. Ja. Obwohl, wenn ich ein Schlumpf wäre, würde ich da wahrscheinlich sehr gerne wohnen wollen. Ja, eben. Aber so generell, so von außen betrachtet, ist mir so eine schlumpfende Gesellschaft irgendwie nicht das Erstrebenswerte. Aber dem haben dann irgendeinen Aufhänger, warum sie nach New York gehen oder wie? Ja, gucke ihn dir an. Ich werde jetzt jetzt nicht spoilern, aber es gibt einen Grund dafür. Ja, die bauen halt Scheiße. Wie üblich. Ja, nee, also ich will mir den angucken, weil der steht eh auf meiner Leihliste mittlerweile schon. Ja, also, mal, wie kann denn ein Schlumpf so eine Scheiße bauen, dass er nach New York transferiert wird? Ja, die sind doch in irgendeinem französischen Wald oder so. Ja, transdimensionales Tor oder sowas. weißt du, nicht nur der Gargamel ist ein Zauberer, sondern der Papa Schlumpf hat ja auch den einen oder anderen Spruch oder das Elixier auf Lager. Und an die braunen, der brauten Getränk und Puff sind alle in New York. Nee, der hat einfach zu lange Portal gespielt und auf einmal hast du halt irgendwie so einen Wirbel, wo die alle durchgesogen werden. Alles klar. Gibt es auch die Katze von Gargamel? Ja, die Katze gibt es auch. Die gibt es auch. Die ist so halb Katze, halb Computer animiert. Aber die fand ich auch immer cool. Ja, also ich habe auch im ersten Moment gedacht, what the fuck, ein Schlümpfe-Film, und habe das, glaube ich, sogar getwittert, als ich das erste Mal von mitbekommen habe. Aber in Ermangelung irgendwelcher Zombie-Filme musste ich mir die Schlümpfe angucken, was ja auch so ein bisschen was Zombieskes hat. Genau. Und der geht durchaus. Ja. Ihr habt gefragt nach Filmen. Entschuldigung, dass ich euch nur die Schlümpfe bieten kann. Nee, es passt schon. Was hast du gesehen, ne? Ishi? Der Ishi. Boah, ich kann mir immer nicht mal das merken, was ich gestern gegessen habe. Was habe ich denn die Filme geguckt? Der kennt keine Filme. Der bringt Themen. Boah, nee. Ich überlege halt gerade nach einem guten Film, den ich letztens geguckt habe. Nee, das ist egal. Witzmann hat auch Schlumpf genannt. Ja, aber der war ja anscheinend lustig. Also. Ja. Sag einfach mal. Ich habe vor allem was viel Besseres. Ich habe für den Christian nämlich ein paar Vorschläge, was er sich mal angucken kann, so als Science-Fiction-Fan, mir mal rausgesucht. Ja, sag mal. Interessiert mich auch. Ich mag und zwar auch. Sind das einfach erstmal zwei Science-Fiction-Filme, die ich echt geil finde, also die auch zu meinen Lieblingsfilmen gehören, und zwar einmal THX 1138. Oh, das ist Emmerich, ne? George Lucas. Ah, stimmt, Emmerich war das andere mit dem Moon irgendwas oder so. Moon 44. Ja, genau. Mhm. Ja. Und der ist halt echt schick. Also so halt das Erstlingsspielfilmwerk von George Lucas. Ja, aber ist das nicht irgendeine Hype-Scheiße? Ist das nicht so ein Kindergarten-Kack, den der gemacht hat? Und nur weil er danach Star Wars gemacht hat, sagt jetzt jeder hier, oh, guck dir mal den Kindergartenfilm von dem an? Also ich habe da noch nie was von gehört. Es ist halt so ein... Ja, also... Jetzt hat er dich, ja. Die Special Effects sind auf jeden Fall nicht so gut wie bei Star Wars. Nee, aber im Gegensatz zu Star Wars hat der Film halt irgendwie auch was er aussagt. Also es ist halt so eine Dystopie und echt schick gemacht mit so arbeiterbienenmäßigen Menschen, die immer fleißig mit Medis medikamentiert werden, dass es ihnen gut geht und sie brav ihre Arbeit machen können und so. Also finde ich schick. So ein bisschen die frühe Matrix. So. Ja, halt nicht so schwul, weil alle nicht Lackleder anhaben, aber ja. Die frühe Matrix, wenn du so sagen willst. Ja, hat mich bisher noch nicht so überzeugen können. Ja, es ist halt auch ein Film, den man halt einmal klar wegen George Lucas sich anguckt. Ja, also weil es halt wirklich sein erster Film ist und man dann mal schon mal so sieht, was er so drauf hat. Und ja, Moment, jetzt würde ich ja gerade mal eingreifen, weil du hast ja vorher noch gesagt, ja, im Gegensatz zu Star Wars auch mal richtig was aussagt oder so. Wenn jetzt hier der Film... Ja, aber wenn... Ich versuche da gerade irgendwie die Brücke zu schwingen. Ja, das widerspricht sich doch ein bisschen, wenn du einerseits sagst, dass er mit Star Wars irgendwas abgeliefert hat, was jetzt nicht so der Hammer ist, aber das ja eigentlich so der Höhepunkt seiner Karriere ist. Nein, stopp. Ich habe nicht gesagt, dass Star Wars nicht der Hammer ist. Also Star Wars ist halt nichts Ernsthaftes. Ja, also das kannst du halt dir so easy peasy nebenbei angucken. Dann mach's doch mal weniger abstrakt und versuch mich mal irgendwie von dem THX zu überzeugen, weil ich kann mir weder was drunter vorstellen, noch irgendwie mir ein Bild vom Auge machen von den Schlümpfen. Ja, das das habe ich wahrscheinlich irgendwie rübergebracht, dass man es verstanden hat, aber bisher fehlt mir noch das Bild. Ja, mir fällt es gerade auch schwer, das irgendwie so zu vermitteln. Also es ist halt wirklich die Geschichte von so Menschen, die halt in so einer Arbeiter-Roboter-ähnlichen Zustand sich befinden und halt mit Drogen ruhiggestellt werden, ihre Arbeit machen und keine Emotionen, keine Gefühle. Und erzählt halt die Geschichte eben gerade von dem TRX-1138, der halt versucht, aus diesem Ganzen auszubrechen. Ja. Kurzer Plot. Keine Ahnung. Klingt aber schon so ein Oh, jetzt habe bisschen. ich voll nicht, jetzt habe ich voll nicht zugehört, weil ich hier was anderes gemacht habe eben. Das gibt wieder Ärger. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass heute ist der neue The Dark Knight Rises Trailer rausgekommen. Das ist diese Batman-Geschichte, ne? Das ist die Batman-Geschichte. Ich muss jetzt schnell den Monitor hier ausmachen, weil sonst will ich ihn unbedingt gucken. Ich Sonst habe konzentriere ich mich nicht mehr. von irgendjemandem gehört, er würde sich den Trailer am liebsten im Endlos-Loop bis Juli anschauen. Oh, Was ich schon will ihn irgendwie was sehen. heißen mag. Ja, oh, ich finde, dieser Nolan-Mensch macht so geile Filme. Auf was ich mich ja freue, weil Ishi gerade bei Science Fiction war, ist Prometheus, dieser neue Film von Ridley Scott, der so als Prequel zu den Alien-Filmen sein soll. Ein Prequel zu den Alien-Filmen. Ja, also nicht offiziell. Sorry, jetzt muss ich mal kurz aufstoßen. Nicht offiziell, aber es spielt wohl irgendwie dann in diesem Universum und irgendwie soll es was damit zu tun haben. Und ich bin schon so gespannt. Ich finde Ridley Scott ist einfach super. Das war vor allem mal ein geiler Raumschiffe bei Alien. Nee, das Also war einfach zumindest in mal den ein ersten Teil. Science-Fiction-Film, mit dem ich auch was anfangen konnte. Da hat man wieder, ja, das ist einfach wieder dieses Ding, so, wo machst du den Schnitt zwischen irgendwie Actiongeballere und Technikverliebtheit oder Detailverliebtheit der Weltgestaltung? Weißt du, du hast halt auch so ein bisschen so Weltraumszenario und die fliegen weg und die haben auch crazy Technik, aber es bleibt halt alles relativ beschränkt. Und vor allem geil ist halt auch, also also Alien könntest du ja auch irgendwo anders spielen lassen. Ja, also du hast nur das Sci-Fi-Kram rundherum als Setting. Und ob das jetzt ein Raumschiff ist, die hätten ja auch irgendwo auf der Erde in irgendeinem Bunker Ja, irgendwelche komischen bei mir im Eier. Keller vom Prinzip. Ja, stimmt schon. Also das heißt sozusagen, du magst dann jetzt mal, wenn ich das analysieren darf, Science Fiction dann nicht, wenn es um die Science Fiction geht. Also. Wow. Irgendwie schon. Kann man so sagen. Ich mag das Leben wegen dem Lebenswillen. So ganz abstrakt formuliert. Okay. Ja, es ist halt immer die Weitläufigkeit. Also bei Science Fiction geht's auch noch. Was hatten wir noch? Das letzte Mal mit Western kann ich, glaube ich, da kann ich gar nichts. Also da findest du auch keinen Kompromissfilm, außer die Italo-Western Bud Spencer-Filme. Aber bei Science Fiction, ja, da geht's noch. Spencer. Lebt er noch? Ja. Ja. Nach dem wurde ein Tunnel benannt. Der Bud Spencer Tunnel. Nee, Nein, nein, nein, der nein, sollte benannt werden. Und dann nein. haben sie das Schwimmbad gemacht. Sollte. Ja, genau. Das Bud Ja. Spencer Bad. Bart Spencer, genau. Bart Spencer. Bart Spencer. Großartig. Ist doch cooler als ein Tunnel, oder? Ja. Wobei Was so ein heißt, ist Tunnel. halt, heißt es jetzt Bart Spencer Hallenbad oder sowas? Oder heißt es wirklich Bart Spencer? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe die Geschichte damals entweder nicht mehr verfolgt oder inzwischen vergessen, weil nichts mehr passiert ist, aber irgendwas war da. Ich glaube, ich hatte es auch mal in irgendeiner von den ganz alten Episoden verlinkt. Ich weiß, dass ich da schon mal drüber geredet habe. Ach ja, Jetzt mal weiß wieder. ich auch, woher ich es weiß. Nö, So, ich hab noch geschaut. Thor fand ich sehr gut. Boah, der steht auch noch auf meiner Liste. Also. Meine Erwartungen waren ein bisschen sehr hoch, weil jeder sagte, der wäre so toll, aber der ist gut. Das ist echt ein solider Film und er ist teilweise echt lustig. Also da sind echt gute Witze drin. Nicht so flach, also wirklich, wirklich witzig. Und dann haben wir noch gesehen Midnight in Paris, der neue Woody Allen-Film. Auch Den fand ich wieder. auch gut. Die ersten 45 Minuten fand ich ein bisschen anstrengend, weil man da so gar nicht weiß, was eigentlich los ist und danach wird es richtig, richtig schön. Ich bin jetzt nicht so der Woody Allen-Fan. Also. Ja, muss ja auch nicht. Aber bei Thor, das fasziniert mich jetzt schon. Also, weil ich habe relativ niedrige Erwartungen in den Film. Ja, dann will ich jetzt auch nicht zu hoch reden, aber der ist echt solide. Ne? Also der Film ist echt gut. Ja, ich gucke mir eh fast jede Comic-Verfilmung an, also. Ja. Comic-Verfilmung ist auch irgendwie. Komme ich nicht mit klar. Egal, ob das jetzt Spider-Man ist Schlümpfe. Oder der erste, ja, Schlümpfe. Ja. nur weil ich ein Genre generell nicht mag, heißt das nicht, dass ich mir einen Film nicht angucke. Also ich habe mir die Spider-Man-Dinger angeguckt und bin einigermaßen mit klargekommen. Ich habe mir die Batman-Filme angeguckt und bin einigermaßen mit klargekommen, aber alles, was darüber hinausgeht, passt nicht mehr so. Egal, ob das jetzt diese Fantastischen Vier sind oder die Transformers-Filme, über die ich ja auch schon meine Meinung kundgetan habe. Ja, mit den auch diese Manga-Sachen oder sowas. Ist auch wieder ein Genre, was bei mir nicht funktioniert. Und ich nicht sagen kann, warum. Manga? Gibt es Manga-Verfilmungen mit. Ja, stimmt. Stimmt. Habe ich ja erst gesehen. Jetzt muss man, meinst du Anime oder Manga? Japanischen Zeichentrickkram. Ohne Tentakelporn. Ja, ohne Tentakel. Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich dachte, Manga ist das mit Tentakelporn und Anime ist das ich, mit. Das glaube ich Hentai oder sowas. Nee. Ah, Hentai. Also Manga ist. So, Hentai. Ja, ja, also der Herr kennt sich aus. Und Anime. Ey, verdammt. Ach, Manga sind die Comics. Anime sind bewegte Comics und Hentai ist Tentakelporn. Perfekt. Ah, jetzt habe ich's. Sehr gut. Aber das war mal kurz und knackig definiert. Schön. Ja. Nee, mehr habe ich nicht geguckt, außer Breaking Bad irgendwo in Season 2 bin ich jetzt. Da bin ich irgendwann ausgestiegen. Ja, ich pausiere gerade kurz vorm Ende der dritten, nee, kurz am Anfang der vierten hänge ich gerade. Es wurde mir zu emotional. Oh. Keine Ahnung. Also anstrengend zu gucken. Irgendwie. Also ich habe. War das jetzt so ein Ja, ich verstehe? Nee, das war so ein Nein, kann ich nicht nachvollziehen, weil sowas ist, was bei mir wieder zum Beispiel total funktioniert. Einfach so. Jetzt abstrahiert von der Serie, womit ich noch nicht so viele Erfahrungen habe, aber ich habe generell Spaß an Filmen, die lange gehen oder so, ich würde nicht sagen epische Geschichten, aber so halt lange Sachen irgendwie erzählen. Es gibt da diese, so ein Mafia-Schinken, da gibt es natürlich hier außerhalb von den Paten, gibt es da noch so Dinger wie Goodfellas oder In den Straßen der Bronx, die alle relativ lange sind und so Geschichten einfach nur erzählen. Welchen ich auch sehr gut finde und immer wieder betone, ist Blood in, Blood out. Das ist so ein mexikanischer Gangsterfilm, der auch irgendwie 4 Stunden geht und halt auch sich so mit 3 Typen beschäftigt. Und an den werde ich immer wieder erinnert, wenn ich Breaking Bad schaue, weil das einfach so ein Ding ist, was dich mitreißt über längere Zeit. Und seitdem warte ich auf solche Filme. Ich gucke mir die ganze Zeit, warte ich irgendwie, dass mal wieder so was Langes Gangstermäßiges rauskommt. American Gangster zum Beispiel fand ich auch sehr schön, weil da auch wieder lange über eine, ja, die Geschichte über eine lange Zeit erzählt wurde, so von wie ging es los, über wie entwickelte es sich bis hin zu irgendwie zum Ende dann halt. Mir fällt da jetzt nichts ein, aber ich sehe das genauso. Ich mag solche langen Filme auch. Deshalb finde ich auch so Herr der Ringe in der Extended Edition total cool. Ja, aber Herr der Ringe ist ja jetzt wieder was anderes. Also Breaking Bad, das ist ja so, ich habe mich dann irgendwie so mit dem Protagonisten so, weiß nicht identifiziert, aber so in den Reihen versetzen können und sowas. Und das ist mir dann irgendwann too much geworden. Okay. Also das war dann nicht mehr so seichte Unterhaltung wie bei Herr der Ringe. Das heißt, du willst eigentlich nur seicht unterhalten werden? Ja. So hätte ich dich jetzt nicht eingeschätzt, aber dann schau dir mal Human Centipede 2 an. Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder nicht sehr seicht, oder? Ich hab heute sehr gelacht, Christian, über das Foto, so dieses Comic, das du rumgeschickt hast. Der Human Santa Claus. Das musst du unbedingt noch in die Liste packen. Human Santa Claus. Hier, Human Centipede kommt bei. Human Santa Claus. Ja. Entschuldigung. Ja, dann sind wir fast schon wieder durch, ne? Ja, sind wir fast schon wieder durch. Ich habe noch ein bisschen Schneiderarbeit hinterher. Ja. Und da ich ja jetzt irgendwie erstmal Urlaub habe und das heißt, dass dieses Jahr irgendwie wahrscheinlich nichts mehr kommen wird, werde ich mich dann danach nochmal hinsetzen und hier ein bisschen am Setup schrauben, dass ich mich als Fehlerquelle ausschließen kann. Ja, installiere dir erstmal ein Windows mit einem neuen Skype. Ja, irgendwas wird's werden. Ach nee, du kannst ja jetzt nicht wegen Skype Windows installieren. Tja, die Diskussionskiste mache ich jetzt nicht mehr auf. Ich will, dass der ganze Scheiß hier wieder so funktioniert wie früher. Ja, dann wünsche ich euch an dieser Stelle und allen Hörern da draußen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Alleine oder im Kreise eurer Liebsten, je nachdem, wie es halt so bei dem einen oder dem anderen ist. Guten Rutsch. Christian, dir einen schönen Urlaub. Ishi, dir auch, was auch immer du tust. Und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ja, Ja, dem dem kann ich schließe ich mich mich nur an. anschließen. Genau, doppelt gemoppelt. Dann bis nächstes Jahr, wenn kein Tschüss. Weltuntergang dazwischen kommt. Ist erst nächstes Jahr.